الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إم نام الله سس ألا بامس بمن هاتسجن الله زيجن هايز مخفيت محمد وانت في الدين يجن زين فوت شاف فنتخيت بس أنا إمتاك عندهم كاين فاتا في رزين زين زونس أوفكم الفرد نوخ أين زون في رزين زين فاتس ليبي شوستة. Nachdem wir letztes Mal kennengelernt haben beim Zakat, welche acht Kategorien von Menschen es gibt, denen man Zakat geben darf, lernen wir heute kennen, dass es Menschen gibt, denen man kein Zakat geben darf. Und zusammengefasst, zu denjenigen, die keine Zakat bekommen dürfen und keine Sadaqa nehmen dürfen, nach der richtigeren Ansicht, ist die Familie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verboten. Und zu der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören die Nachkommenschaft von Hashim. Hashim ist Hashim ibn Ubaid ibn Abdi Manaf und er ist der Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und wer zu dieser Familie gehört, ist auch die Familie von Al-Abbas und die Familie von Ja'far und die Familie von Ali und die Familie von Aqil und die Familie von Al-Harith ibn Abd al-Muttalib und die Familie von Abu Lahab und das unter Ichtilaf, unter den beiden. Da gibt es Meinungsverschiedenheit, ob die Familie von Abu Lahab dazugehört oder nicht dazugehört, denn manche Ulama haben sie aus der Familie in diesem Fall rausgeworfen und gesagt, dass sie nicht zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehören, in dem Sinne, dass sie keinen Zakat dem Zakat nehmen dürfen, dass sie nicht diese edle Stellung hatten wie die anderen Familienangehörigen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber die richtigere Ansicht ist, dass die Familie von Abu Lahab auch dazu gehört, denn die allgemeine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam beinhaltet sie auch. Und der Beweis dafür, dass die Sadaqa und die Zakat verboten ist für die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist die Aussage des Gesandten Allahs: Inna as-sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad wa innama hiya awsakhun nas. Er sagte, die Sadaqa steht der Familie von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht zu. Es ist der Schmutz der Menschen. Es ist nichts anderes als der Schmutz der Menschen, der Hadith ist über Muslim. Und mit dem Schmutz der Menschen ist damit gemeint, Allah sagte im Koran, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Er sollte von den Menschen, von ihrem Vermögen einen Anteil nehmen, eine Sadaqa nehmen, Zakat nehmen, wodurch er sie reinigt und läutert durch diesen Zakat, das er nimmt. Und deswegen sagt man, dass der Zakat, was die Menschen bezahlen müssen von ihrem Vermögen, ist eine Reinigung ihres Vermögens. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das als Schmutz der Menschen bezeichnet. Und das weist auch darauf hin, dass man Zakat nur nehmen darf, wenn man auch wirklich zu der Kategorie von Menschen gehört, die Zakat nehmen dürfen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal seine Enkel Hassan und Hussein radiallahu anhum mal gesehen hat, wie sie eine Datteln essen wollen, dann hat er es ihnen verboten, weil es eben von Zakat ist oder Sadaqa ist oder von Zakat und Sadaqa sein kann. Na, und wie weiß man zum Beispiel, dass jemand zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört oder nicht? Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kennt seinen Stammbaum oder es ist bekannt unter den Menschen. Und die Familie von Al-Muttalib ibn Abd Manaf gehört auch bei einer Version von Ahmad und auch bei Shafi'i dazu. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Innama Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib Shay'un Wahid. Er sagte, die Nachkommenschaft oder die Kinder von Hashim und Al-Muttalib sind eine Sache, sind eins. Deswegen gehört die Familie von Al-Muttalib auch zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam in dem Sinne, dass sie keinen Zakat nehmen dürfen, keine Sadaqa. Und warum habe ich gesagt, kein Zakat und keine Sadaqa und gesagt, dass es die richtige Ansicht ist? Denn der Hadith bedeutet offensichtlich, inna as-sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad. Und as-sadaqa ist ein allgemeiner Begriff, bezieht sich sowohl auf die Sadaqa, die Freiwillige, und als auch bezieht sich auch auf die Zakat, die Pflicht ist. Sadaqa ist ein allgemeiner Begriff. Und Allah sagt ja im Koran, khudh min amwalihim sadaqa, nimm von ihrem Vermögen eine Sadaqa. Und das weist darauf hin, dass das Sadaqa auch benutzt wird für den Begriff Zakat. Und was verboten ist, ist, dass man Zakat einer armen Frau gibt, die einen reichen Ehemann hat, der verpflichtet ist, sowieso verpflichtet ist als Ehemann, seiner Frau Geld zu geben oder ihr Unterhalt zu leisten. Und wenn er es nicht tut, dann darf man ihr trotzdem keinen Zakat geben, sondern man bringt den Mann dazu, dass er es tun muss, denn es ist seine Pflicht. Und man darf auch nicht Zakat jemandem geben aus der Verwandtschaft, der arm ist und der Reiche hat, die ihm seinen Unterhalt bezahlen. Denn die Begründung ist, weil sie ja schon das bekommen, was sie benötigen. Und deswegen brauchen sie keinen Zakat mehr. Umgekehrt darf man als Mann, Entschuldigung, darf man als Ehefrau dem Ehemann Zakat geben. Als Ehefrau darf man dem Ehemann Zakat geben. Warum? Weil der Mann ist verpflichtet, der Frau den Unterhalt zu leisten, aber nicht die Frau dem Mann. Die Frau hat in keiner Weise eine Verpflichtung, dem Mann Geld zu geben. Deswegen, wenn der Mann arm wäre, dürfte sie ihren Zakat geben, und zwar diesem Mann. Und der Beleg dafür ist, dass Zainab, die Frau von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, hat, Zakat zahlen wollen zu ihm. Und dann, Entschuldigung, sie wollte Zakat bezahlen und er sagte eben, dass er derjenige ist, der am meisten Anrecht darauf hat, Zakat zu bekommen. Er ist der Ehemann. Und dann wollte sie es aber nicht machen. Dann fragte sie den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gab Abdullah ibn Mas'ud recht. Und sie hat es ihm gegeben. Und das ist auch die richtigere Ansicht aufgrund dieses Hadithes und aufgrund der allgemeinen Verse, die besagen, dass man Zakat geben muss, diesen 8 Kategorien von Menschen. Und deswegen, oder diesem allgemeinen Vers, das Wort Tauba. Und deswegen gehört dazu der Ehemann als auch andere. Aber wie gesagt, der Ehemann darf der Ehefrau keinen Zakat geben, wie wir inshallah sehen werden. Der Ehemann darf der Ehefrau keinen Zakat geben, wie wir inshallah sehen werden. Und man darf auch niemandem von seiner Verwandtschaft Zakat geben, für die man verpflichtet ist, Unterhalt zu leisten. Denn wenn man jemandem Zakat gibt, für den man sowieso verpflichtet ist, Unterhalt zu leisten, dann ist es so, als würde man sich selbst Zakat geben. Denn man stelle sich vor, ich muss jemandem 500 Euro im Monat Unterhalt leisten und dann muss ich ihm Zakat geben, dann kann ich ja mein Zakat von diesem Geld einfach abziehen und gebe ihm praktisch nur noch 300. Ja? Und dann habe ich praktisch mir selbst Geld geschenkt und das ist verboten. Allerdings, wenn man freiwilligerweise jemandem Unterhalt leistet, ich habe Waisenkinder, die ich freiwillig erziehe, oder Verwandte, die ich freiwillig erziehe, dann darf ich diese Person Zakat geben. Denn es ist nicht mehr meine Pflicht, sondern ich mache das aus freiem Willen. Und dann darf ich auch die Pflicht Zakat diesen Personen geben, wenn sie zu diesen 8 Kategorien von Menschen gehört, die wir kennengelernt haben beim letzten Mal. Und der Beleg dafür ist ein Hadith, der ist sahih, und zwar, dass eine Frau den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat und gesagt hat, ich habe einen Bruder und er hat, wie sagt man, Waisenkinder hinterlassen und sie wollte diesen Personen Zakat geben. Und sie hat gefragt, أَفَتُعْطِيهِمْ زَكَاتُهَا. Also er wurde gefragt, soll sie ihnen Zakat geben? Und er sagte, na'am, ja. Deswegen darf man jemandem Zakat geben, für die man nicht verpflichtet ist, Unterhalt zu leisten. Was man nicht darf, wiederum, ist Zakat einem Sklaven geben oder einer Sklavin. Denn ein Sklave und eine Sklavin besitzen nichts. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man ba'a abdan wa lahu mal, فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَعِ. Das heißt, wenn jemand einen Sklaven verkauft, der Geld bei sich hat, dann gehört das Geld dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer setzt es als Voraussetzung. Es sei denn, der Käufer setzt es als Voraussetzung. Also, dass wenn man einen Sklaven verkauft, dann behält der Verkäufer das Geld, was beim Sklaven war. Jetzt fragt man sich, wieso hat ein Sklave Geld bei sich, wenn er doch nichts besitzt? Die Antwort ist, weil es kann ja sein, dass er Geld angehäuft hat, um sich frei zu kaufen. Ja, das Kitaba heißt es auf Arabisch. Ja, er wollte sich frei kaufen und dann darf er Geld ansammeln und dieses Geld bekommt nicht der Käufer, es sei denn, er hat es als Voraussetzung gesetzt. Der Hadith ist sahih bei Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidhi und bei Imam Ahmed. Allahs Unherzigkeit auf ihnen allen. Und man darf Zakat auch nicht bezahlen für seine Eltern und für seine Großeltern und Urgroßeltern und aufwärts. Zakallah. Man darf nicht Zakat zahlen für seine Eltern, für seine Urgroßeltern und seine Großeltern und aufwärts. Und man darf auch keinen Zakat bezahlen für seine Kinder und seine Enkel und abwärts. Man darf keinen Zakat zahlen für seine Kinder, seine Enkel und abwärts. Und es ist offensichtlich, warum. Denn es gehört zu den schlimmsten Formen von Uquq, zu den schlimmsten Formen von Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern, dass sie arm sind und man ihnen nicht den Unterhalt leistet. Das ist eine Verpflichtung des Menschen seinen Eltern gegenüber, die einen jahrelang erzogen haben. Und dann ist man verpflichtet, ihnen den Zakat, nicht den Istaghfirullah, sondern ihnen den Unterhalt zu leisten. Man darf ihnen keinen Zakat geben. Und wenn es zu den schlimmsten Formen der Ungehorsamkeit gehört, und Uquq, das ist eine der großen Sünden, Al-Kabair, dann ist es eine Aufgabe des Muslims, nicht einmal abzuwarten, bis seine Eltern die Hände ausstrecken, um etwas zu bekommen, sondern man gibt ihnen noch, bevor sie danach fragen. Denn man kann sich vorstellen, dass die eigenen Eltern mit Sicherheit erst wirklich nur im Notfall ihre eigenen Kinder bitten würden, dass man ihnen hilft. Und der Beweis dafür, dass man seinen Kindern keinen Zakat bezahlt, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Innama Fatimatu bad'atun minni. Er sagte, Fatima ist ein Stück von mir. Fatima, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, die Fatima ist ein Stück von mir. Und der Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim und der Tirmidhi. Und im anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Anta wa maluka li abik. Das heißt, du und dein Vermögen ist für deinen Vater. Ich habe das jetzt so übersetzt, ich sage gleich warum. Weil mit der Aussage ist nicht gemeint, dass du und dein Vermögen gehört deinem Vater, sondern du und dein Vermögen ist für deinen Vater halal in dem Sinne. Wenn dein Vater, so heißt es in der Erklärung des Hadithes, wenn dein Vater Geld braucht, dann gibst du ihm so viel er benötigt und das ist deine Pflicht. Und dieser Anteil des Geldes ist halal für deinen Vater. Er darf es von dir nehmen, er darf das nehmen, was ihn, was er benötigt. Und der Hadith ist bei Ibn Majah und Abu Dawud ist sahih. Und das beweist, dass man den Kindern und abwärts keinen Zakat bezahlt und dass man den Eltern und aufwärts keinen Zakat bezahlen darf, weil es sowieso schon eine Verpflichtung ist, dass man ihnen gegenüber den Unterhalt leistet. Und na, der Muslim muss sich sicher sein, wenn er Zakat bezahlt, dass die Person, der man Zakat bezahlt, auch wirklich zu diesen Kategorien, einer von diesen Kategorien dieser 8 Menschen ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie aufgezählt. Und er hat gesagt, إنما الصدقات للفقراء. Er sagt, das erste ist für die Armen. والمساكين und die Bedürftigen. Und wir haben gesagt, was der Unterschied ist zwischen einem Fakir und einem Miskin. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين. استغفر الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. Und diejenigen, die damit beauftragt sind. والمؤلفة قلوبهم. Und diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen. Oder dein Herz, man gewinnen will. وَفِرْ رِقَابَ und zum Loskauf von Sklaven. وَالْغَارِمِينَ und diejenigen, die verschuldet sind. Und wir haben gesagt, dass es 2 Arten von Verschuldung gibt. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا und das sind diejenigen, die damit beauftragt sind, die Zakat einzusammeln. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ und für den Dschihad. وَبِنِ السَّبِيلِ und für den Sohn des Weges. Da haben wir alles erklärt, und wenn man nicht zu diesen Kategorien von Menschen gehört, dann darf man dieser Person eben keinen Zakat geben. Oder wenn man sich nicht sicher ist oder überzeugt ist, ich habe gesagt, den Unterschied zu sagen, ob man sich, ich definiere jetzt einfach mal sicher als 100% und überzeugt sein als irgendwas über 50%. Wenn man sich über 50% sicher ist, dass diese Person zu den Leuten, wo Zakat gehört, darf man diese Person Zakat geben. Und dann ist es auch gültig. Allerdings ab 50% abwärts, wenn man nicht sicher ist oder sich sicher ist, dass sie nicht zum Leuten der Zakat gehören oder sich eher sicher ist, dass sie nicht dazu gehören, dann darf man dieser Person keinen Zakat geben. Wenn man es getan hat, war es keine Zakat und man muss es nochmal machen. Na. Und deswegen muss man darauf achten. Und vielleicht muss man sogar nachfragen, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Person zu den Leuten von Zakat gehört, also jene, die Zakat verdienen, dann, und man weiß andere Personen, die sicherlich zu dieser Kategorie von Menschen gehören, dann gibt man es den Personen, bei denen man sicher ist, dass sie zu den Leuten gehören, die Zakat verdienen. Denn das ist der sichere Weg. Und es ist immer gut in der Religion, wenn man den sicheren Weg geht. Damit man nicht dass man dass die Taten eben nicht angenommen werden. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als sie ihm zwei Männer kamen, die ihm um Sadaqa gebeten haben, dann hat er sie angeschaut und gesehen, dass sie zwei starke Männer waren. Und hat eben zum Ausdruck gebracht, dass sie eben bestimmt nicht so aussehen, als würden sie Leute sein, die Sadaqa verdienen, weil sie sind stark genug und gesund und sie können arbeiten, wenn sie wollen. Und er sagte, وَإِن شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا. Wenn ihr wollt, dann gebe ich euch beiden davon. وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍ وَلَا لِقَوِيٍ مُكْتَسِبٍ. Aber es steht niemandem zu, der reich ist oder stark ist und selbst erwerben kann. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud, An-Nasai und Ahmed. Und dann wissen wir jetzt, wer die Personen sind, der man keine Zakat zahlen darf. Und jetzt gibt es noch einige Punkte, die vielleicht zur Verdeutlichung noch am Ende dieses Kapitels, denn wir sind dann mit Zakat fertig und danach am nächsten Mal behandeln wir inshallah die freiwillige Sadaqa. Ist ja auch ein Teil des gleichen Kapitels. Zum Beispiel, Zakatul Fitr haben wir vorher besprochen. Zakatul Fitr haben wir vorher besprochen. Wir wissen, es gibt zwei Arten von Pflicht-Zakat. Einmal Zakatul Fitr, das ist nach Ramadan oder am Ende von Ramadan, und Zakatul Mal, der Zakat in Bezug auf das eigene Vermögen. Und beides ist ja Pflicht, Fard, Wajib. Und was ist mit Zakatul Fitr? Wem gibt man das? Gibt man das auch eine von diesen 8 Kategorien von Menschen oder nicht? Nein, die Antwort ist, Zakatul Fitr darf nur den Armen und Bedürftigen gegeben werden. Denn es heißt im Hadith, Tu'matun lil Masakin. Es ist eine Speisung oder Speise für die Armen. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Tu'matun lil Masakin, und wir haben gelernt, dass die Masakin, der Plural von Miskin, ist der Bedürftige, ihm geht es schlechter als dem Fakir, dem Armen, dann erst recht darf man dem Fakir geben. Also wenn der Hadith sagt, es ist eine Speisung für einen Bedürftigen, dann erst recht darf man es einem Armen geben, der eben noch schlechter dran ist. Ja. Deswegen, man darf Zakat al-Fitr eben nicht für den Dschihad geben oder für Verschuldete geben oder so weiter und so fort, sondern nur, wenn man zu dieser Kategorie von Menschen gehört, al-Masakin oder al-Fuqara, die Armen oder die Bedürftigen. Dann haben wir gelernt in diesem Kapitel, dass Zakat eine Pflicht ist und Sadaqa wird für beides verwendet. Für Zakat, für die Pflichtabgabe, Pflichtarmensteuer, als auch für die freiwillige Sadaqa. Und die freiwillige Sadaqa unterscheidet sich deutlich von der Zakat. In mindestens 3 Hinsichten. Erstens, das eine ist Pflicht, das andere ist freiwillig. Das zweite ist, das eine ist zu bestimmten Zeiten Pflicht, die Zakat ist zu bestimmten Zeiten Pflicht und die Sadaqa ist niemals Pflicht, sondern man kann es herausgeben, wann man möchte. Der dritte Unterschied ist, dass Zakat ist festgelegt, wie viel man geben muss. Und bei Sadaqa ist es nicht festgelegt, wie viel man geben muss, sondern man kann so viel geben, wie man möchte. Natürlich unter der Voraussetzung, das ist bekannt, also wenn man im Sterben liegt, darf man nicht geben, was man will. Dann darf man maximal ein Drittel geben, aber das, inshallah, das weiß man. Dann, liebe Geschwister, wenn man weiß, dass ein armer Mensch von diesem Geld, was man ihm geben wird, etwas Verbotenes kaufen wird, dann entweder kann man sagen, der Arme ist selbst verantwortlich dafür. Oder, was man auch macht, natürlich kann man es jemandem geben, der auf keinen Fall was davon verboten kauft, der sowieso er hat das Anrecht darauf. Allerdings, man kann es auch jemandem geben, der verantwortlich ist für diesen armen Menschen. Oder man beauftragt ihn und sagt ihm, nimm du dieses Geld und kaufe für diesen armen Menschen das, was er braucht. Und sei da, weil man sucht sich jemanden aus, der eben rechtschaffen ist und der vertrauenswürdig ist und Gottesfurcht hat, Taqwa hat, den gibt man das Geld und er kauft dann für diesen armen Menschen das, was er braucht. Braucht er Essen, kauft er ihm, braucht er und so weiter und so fort. Weil heutzutage gibt es Menschen, die genug verbotene Sachen kaufen mit dem Geld und das wird dadurch vermieden, denn derjenige, der Zakat zahlt, will ja nicht, dass sein Zakat, der er gemacht hat, auch noch ein Grund dafür ist, dass das Verbotenes gekauft wird. Dann, liebe Geschwister, eine Frage so zwischendurch, die man im Kopf überlegen kann. Ich sage dir gleich die Antwort. Wenn man Früchte kauft, das ist so eine Frage jetzt, ob man das verstanden hat, was wir gesagt haben. Wenn man Früchte kauft, ich kaufe sehr, sehr viele Früchte jetzt. So viel, dass ich eigentlich dafür Zakat zahlen muss. Ich kaufe meinetwegen ja, Trauben. Okay? Und wer muss dafür Zakat zahlen? Der Käufer oder der Verkäufer? Okay. Und die Antwort ist eindeutig. Weiß jemand die Antwort? Du sagst, der Käufer muss Zakat zahlen. Okay. Begründung? Weil das war ja 50-50, ne? Anderer Vorschlag. Mit Begründung, bitte. Haben wir dran gehabt, ja? Das ist nicht so. Ich frage nicht etwas, was nicht dran kam. Ja, kommt drauf an, wenn der bei Käufer, Verkäufer schon zakatpflichtig war, dann muss der Verkäufer kaufen. Aber wenn er zakatpflichtig wird bei Käufer, dann muss der Käufer kaufen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Du bist auf dem richtigen Dampfer. Das sind 50% der Miete. Sie gibt eine Information. Ja, 50. Ich dachte, wenn es jetzt 51 ist, das jetzt. Nee, das sind 50, das sind wirklich 50. Weil es gibt eine. Es gibt eine Information, wenn du sie hast, dann würdest du ganz genau das sagen, was ich möchte. Der Verkäufer, okay, der Verkäufer. Warum? Okay. Du hast das gesagt, kein Problem. Aber was ist angenommen? Er hat ein Vers gebracht, wo Atu Haqqahu Yawma Hasad. Er gibt seinen rechtmäßigen Anteil ab am Tag der Ernte. Das heißt, der Bauer, der erntet ja. Okay? Und dann muss er das abgeben. Okay. Was ist aber. Dass der Verkäufer geerntet hat. Vielleicht hat er auch gekauft. Okay. Aber. Er wird dann verkauft. Ja. Mhm. Was ist aber zum Beispiel, wenn ich die Frucht verkaufe, ja, und ich, wie heißt es, ich ernte sie vorher, bevor sie reif ist. Ja, ich kann ja die Banane, wenn sie grün ist, kann sie schon abmachen und die hat noch keine Reifezeichen, nur ganz grün, und gebe sie einfach. Weil normalerweise die Reifezeichen Banane ist bekannt, es gibt einen Geruch, gibt eine Farbe, gelb und auch einen bestimmten Geschmack sowieso, ja. Angenommen, ich pflücke die Bananen vorher schon, bevor sie reif ist, bevor sie irgendwelche Reifeanzeichen hat und verkaufe sie schon, okay. Was er gerade gesagt hat, das würde bedeuten, dass der Käufer, sobald sie bei ihm nachgereift ist, dann, wenn sie überhaupt noch nachreift in dem Zustand, ja, dann Zakat zahlen müsste. Okay? Aber wo ist der Haken an der Sache? Sie ja gar nicht verkaufen dürfen. Die Zakallah, inshallah. Genau, unser Prophet hat verboten, dass man das verkauft, wenn sie noch nicht reif geworden ist oder reife Anzeichen gehabt hat, die Früchte oder die Gemüsesorten, was auch immer. Ja. Die Zakallah her. Deswegen, kann es, wie bitte? Was ist, wenn der Verkauf schon reif ist? Wenn er reif ist? Ja. Ja, dann hat er ja schon Zakat zahlen müssen, also ist ja egal. Dann nach deiner Einteilung muss es sowieso schon klar, dann muss der Erste sowieso schon Zakat bezahlen. Okay. Dann, liebe Geschwister, wenn jemand ein Grundstück verkaufen will, es aber erst nach 10 Jahren verkauft, muss er dann für jedes Jahr Zakat bezahlen? Das Grundstück steht da und er wartet, bis ein Käufer kommt. Oder reicht es, wenn er es einmal bezahlt für alle 10 Jahre? Und wir haben dann gesagt, dass die richtigere Ansicht ist von Imam Malik und Sa'id ibn Musayyib, Allah subhanahu wa ta'ala auf ihnen beiden, dass man nur für ein Jahr Zakat zahlen muss. Dass man nur für ein Jahr Zakat zahlen muss. Dann ein weiterer Aspekt. Wir reden von arm und reich. Wir haben zwar schon gesagt, was arm ist, aber was ist denn gesetzmäßig der Reiche? Wer ist denn in der Scharia ein reicher Mensch? Ein reicher Mensch ist jemand, der zu essen hat, zu trinken hat, eine Bleibe hat, Kleidung hat und keine Schulden hat. Also jemand, der zu essen hat, zu trinken hat, eine Bleibe hat, Kleidung hat und keine Verschulden hat. Keine Schulden hat, weil man darf ja dem Schuldner auch Zakat geben, ja. Und das ist ein reicher Mensch Scharan, in dem Sinne, dass er eben keinen Zakat verdient. Und er darf keinen Zakat beanspruchen, keine Sadaqa und so weiter und so fort. Ist er verpflichtet, so einem Mann auch Zakat zu zahlen? ob er Zakat zahlen muss, wenn er von dem Vermögen, wenn er eine Art Vermögen hat, wo man Zakat zahlen muss und das Minimum erreicht hat und ein Jahr verstrichen ist, ja. Die normalen Voraussetzungen, müssen gegeben sein. Na, dann gibt es eine. Dann gibt es eine wichtige Angelegenheit, und zwar angenommen, jemand ist arm. Arm im Sinne von, haben wir gesagt, Fakir ist jemand, der nicht einmal die Hälfte dessen jeden Tag hat, ja, oder monatlich hat, ist ja egal, jeden Tag hat, von dem, was er braucht. Ja, er braucht 300 Euro zum Leben, hat aber weniger als 300 monatlich. Das heißt, jeden Monat braucht er irgendwie eine andere Quelle noch. Ja. Er hat weniger als 150. Nein, er braucht weniger als 150. Er braucht 300 und er hat weniger als 150. Sag Allah. Echt? Dann der, aber angenommen, er ist jetzt praktisch, hat zu wenig Geld, ja. Er hat weniger als die Hälfte dessen, was er braucht. Oder er ist ein Miskin, meinetwegen. Er hat mehr als die Hälfte von dem, er braucht. Ja, aber er hat nicht das Ganze, okay? Und gleichzeitig hat er den Nisab erreicht. Das kann sein. Es kann sein, dass ich im Besitz von, wie heißt das, meinetwegen, irgendeinem, sagen von Gold oder Silber bin oder so etwas, ja. Und ich brauche jeden Monat einen bestimmten Betrag, aber dieses Geld, wenn ich es verkaufen würde, würde mich auch nicht viel weiterbringen, okay? Ich hätte trotzdem nicht genug jeden Monat oder für das ganze Jahr sogar, ja. Dann ist nach der Mehrheit der Ulama die Ansicht, unter anderem von Imam al-Shafi'i und Imam Malik, dass diese Person Zakat nehmen darf. Dass, obwohl sie von ihrem eigenen Vermögen den Nisab erreicht hat, aber selbst ist sie ein Fakir oder ein Miskin, dann darf sie von diesem Zakat nehmen. Und sie verdient es Zakat. Und was ist mit zum Beispiel jemand, der heiraten will und es sich nicht leisten kann, zu heiraten? Darf diese Person dann auch Zakat nehmen? Und die Fatwa von Sheikh Al-Uthaymin, Rahimahullah, und Ibn Baz und dem ewigen Komitee ist, dass sie diese Person Zakat nehmen darf. Und sie haben das unter anderem damit begründet, dass derjenige, der heiraten will und sich nicht leisten kann, in Wirklichkeit ist ja, sagt man, auch ein Bedürftiger. Das heißt, er bedarf nach Heirat. Und manchmal kann es sein, dass das Bedarf oder der Bedarf nach zu heiraten größer ist noch sogar als der Bedarf nach Essen und Trinken. Also der Drang zu heiraten kann stärker sein manchmal als der Drang nach Essen und Trinken nur. Ja. Und deswegen haben sie gesagt, dass derjenige, der heiraten will, Zakat bekommen darf. Ja. Und dann noch eine Angelegenheit, was für uns interessant ist, und zwar, wir zahlen ja unsere Steuern hier in diesem Land. Darf man Zakat nehmen und die Steuern davon bezahlen? Nach dem, was wir gelernt haben, nein. Denn die Leute, die Zakat verdienen, sind acht Kategorien von Menschen. Und die Steuern werden nicht zu diesen Menschen gegeben, sondern Steuern werden unter anderem diesen Menschen vielleicht gegeben, aber auch anderen. Und insofern ist klar, dass man diesen Menschen keinen Zakat geben darf. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.